Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Dass das Internet dumm und bresig macht, ist im Jahr 2016 fast schon eine Binsenweisheit. Gelangweiltes Durchscrollen, nächste Geschichte, keine Sensation dabei. Internetsensation, fährt das rückwärts, läuft, die kenne ich doch schon, die habe ich schon gesehen. Eine neue Studie, die gerade im International Journal of Business Administration veröffentlicht wurde, die hat jetzt neue Erkenntnisse darüber vorgelegt, was in unserem Online-Zeitalter noch mit uns passiert, nämlich es gibt Auswirkungen auf unsere Schreibfähigkeit. Wir werden also nicht nur dumm, sondern wir verlernen auch das Schreiben. Netzautorin Martina Schulte, was hat die Studie genau rausgefunden? Also die Autorin der Studie, Yellowlise Douglas, sie ist Associate Professor an der University of Florida, die hat mit ihrer Co-Autorin Samantha Miller erforscht, was Menschen so lesen und wie sich die Lektüre auf die Schreibfähigkeit auswirkt. Und die Probanden der Studie, die waren alle so zwischen 23 und 42 Jahre alt und ihr Online-Leserfutter, das war auch ziemlich unterschiedlich. Also ging von Wirtschaftsseiten wie The Economist über allgemeine Nachrichtenseiten bis zu, ich sag mal, vielleicht den etwas seichteren Quellen wie Tumblr, Reddit, Huffington Post. Und jeder der Studienteilnehmer, der musste außerdem noch eine Schreibprobe abgeben, und zwar ein Anschreiben für eine fiktive Bewerbung. Und dieses Anschreiben, das haben die Forscherinnen dann nach 14 Kriterien analysiert. Und zwar mithilfe eines Algorithmus, der berechnete, wie komplex ist der Text und wie lang sind die Sätze durchschnittlich und so weiter. Also da hat die Lehrerin früher immer in der Grundschule oder in den Heften immer A dran geschrieben. Ah, wie Ausdruck. Das war falsch, ja. Genau. Und dieser Algorithmus, der hat dann eben auch noch bewertet die Internetseiten, die Studenten gelesen hatten, nach den gleichen Kriterien. Auch die Offline-Lektüre. Und das Ergebnis, das war echt ziemlich interessant. Die beiden Forscherinnen, die haben nämlich herausgefunden, dass es eine starke Korrelation gibt, also einen Zusammenhang zwischen den Schreibfähigkeiten eines Menschen und seiner bevorzugten Online-Lektüre. Also Probanden, die sich in erster Linie auf Seiten wie BuzzFeed oder Reddit rumgetrieben hatten, die hatten die am wenigsten komplexen Schreibfähigkeiten. Und die, die regelmäßig Texte in akademischen Zeitschriften oder hochgelobte Literatur lasen, wie ihr alle da draußen natürlich, die hatten die höchsten Werte. Also kurz gesagt, Leute, die komplexere Geschichten lesen, haben auch einen komplexeren Schreibstil und umgekehrt. Ich erinnere mich gerade so ein bisschen dran, dass in der Schule auch immer gesagt wurde, und das stimmt ja auch, da lies relativ viel und dann verändert sich halt eben auch deine Schriftsprache da dran. Was war das Ergebnis jetzt, also warum ist es eigentlich so, dass uns das ein bisschen bräsig und doof macht bei der Schreibe, wenn wir BuzzFeed und Reddit lesen viel? Das hat die Studie nicht erforscht. Also Douglas vermutete, dass dafür eine Fähigkeit verantwortlich ist, die wir alle haben, und zwar so eine Art Nachahme-Ding, also dass wir eigentlich das nachmachen, was wir lesen oder hören. Also ne, die Sätze oder Strukturen, die wir halt vorher mitbekommen haben, das nennen die Linguisten, dieses Konzept nennen das Structural Priming. Und das machen sich ja auch zum Beispiel gerade die Trainer von Googles künstlicher Intelligenz zunutze. Da haben wir jetzt neulich einmal drüber geredet. Ne? Die soll ja auch an ihren Ausdrucksfähigkeiten arbeiten. Und deswegen gibt man ihr als erste Stufe erstmal nur simpel geschriebene Liebesromane zu lesen, bevor man jetzt mit David Foster Wallace anfängt. Ne? Und interessant an der Studie ist, und da kommt jetzt das ins Spiel, was du gerade gesagt hast, dass es sich eben nicht auf die Schreibfähigkeiten auswirkt, wie viel man liest. Also es kommt nicht darauf an, dass du jetzt 10 Stunden liest oder 20 irgendwas Cooles, sondern einfach, es kommt nur auf das Was an. Das sagen zumindest die beiden Forscherinnen. Und die sagen halt eben auch, dass diese ganzen Millennial-Content-Aggregatoren wirklich Gift für unseren Schreibstil seien, denn also Reddit und Co., die würden halt all das zunichte machen, was unsere Deutschlehrerinnen durch jahrelange intensive Lektüre des Faust uns versucht haben einzubimsen. Und Yellowlise Douglas sagt, also wenn du deine ganze Zeit bei Reddit verbringst, dann geht dein Schreiben vor die Hunde. Auch schön, dass du von einer weiblichen Deutschlehrerin ausgehst. Wir müssen sagen, Finger weg von heftig.co oder von der Huffington Post. Und schaut doch lieber mal bei dir Radio Wissen vorbei, da gibt es auch Relativsätze. Ja, da gibt es gute Lektüre und verschachtelte Sätze wie diesen, der viele Relativsätze beinhaltet und möglichst viele linguistisch anspruchsvolle Strukturen. Ne? Die können BuzzFeed-Junkies retten, nämlich, die Autoren sagen nämlich, Achtung, wenn man nach zu viel BuzzFeed Fields sich so einen richtig heftigen Text aus so einer Fachzeitschrift reinzieht, also zum Beispiel International Journal of Business Administration, dann ist das wie so eine Art Gegengift. Ne? Also Slate schreibt hier, das nächste Mal, wenn du dich durch 33 Hunde, die nicht gerade nicht klarkommen, scrollst, verwende einfach weitere 5 Minuten dafür, etwas außerhalb deiner Komfortzone zu lesen und zu verstehen. Deine Kollegen, Familienmitglieder und alle zukünftigen Empfänger deiner E-Mails werden es dir danken. Also Martina Schulte, wir halten fest, man kann Trash schon auch mal lesen online, aber zwischendurch sollte es dann doch wieder was Nachhaltiges sein. Mal so ein schönes, so ein Körnerbrot. Ne? So sieht's aus. Ja, sehr gut. Haben wir das auch geklärt. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?